habe ich nach dir gerufen. Wenn ich das gewusst hätte. Ich wagte nicht hereinzukommen. Hast du nicht geschlafen? Nein. Ich... Liebstes Armes, ich danke dir, meine gute Tochter, für alles. Verzeih mir. Danke. Bleiben Sie liegen, Mon Père. Ruf doch André. Andriuscha. Ja. Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Brief? Wo ist er denn? Bei der Armee, Mon Père, in Smolensk. Ja. Russland ist verloren. Sie haben es ins Verderben gestürzt. Wenige Stunden später war Fürst Nikolai Andrejewitsch Balkonski nicht mehr am Leben. Wie sich Pferde scheu und schnaubend um ein totes Pferd drängen, so drängten sich am Abend um den Sarg im Salon die Menschen. Hausgenossen und Fremde, der Adelsmarschall, der Dorfälteste und allerhand Weiber. Und alle hatten verängstigte Gesichter und starre Augen, bekreuzigten und verneigten sich und küssten die kalte und erstarrte Hand des alten Fürsten. Bereits am folgenden Tag wurde er in Bogucharowo begraben. Der Adelsmarschall riet dringend zur Fortsetzung der Flucht und Alpatitsch, der sich nun für die Rettung Prinzessin Marjas und all der Habe verantwortlich fühlte, ließ unverzüglich den Dorfältesten zu sich rufen. Ich hoffe, du hast mich verstanden, Drohn. 12 Pferde für die Equipagen und die Gespanne für 18 Fuhren Gepäck. Tut mir leid, Jakob Alpatitsch. Aber die wenigen Pferde, die die Bauern noch haben, sind alle unterwegs. Also nur red kein dummes Zeug, Dronuschka. Seine Durchlaucht, der junge Fürst, haben mir in Smolensk selbst befohlen, niemanden hier zu lassen, wenn der Feind kommt. Außerdem gibt's darüber auch einen Befehl vom Zar. Wer zurückbleibt, ist ein Verräter am Zar. Hörst du? Ich höre. Das kann böse für dich ausgehen, Dron. Ihr habt die Macht. Jetzt ist aber genug, mein Lieber. Nicht nur, dass ich quer durch dich hindurch sehe. Ich sehe auch unter dir 3 Ellen tief in den Boden. Jakob Alpatitsch, bitte nicht. Oder glaubst du, ich weiß nicht, dass seit Tagen französische Proklamationen im Dorf von Hand zu Hand gehen, in denen euch versprochen wird, wer bleibt, dem geschieht nichts, der bekommt sogar jede Requirierung bezahlt. Und dass Karp vorgestern auf seiner Fahrt in Wisluchowo war und von den Franzosen dort bereits eine Anzahlung von 100 Rubel angenommen hat. Und dass er nun überall erzählt, verlassene Dörfer werden von den Kosaken zerstört, wenn die Franzosen jede bewohnte Siedlung verschonen. Ich weiß alles, mein Lieber. Jakob Alpatitsch, nimm mir mein Amt ab. Fast 30 Jahre habe ich's getragen. Nun entlass mich, nimm mir die Schlüssel ab, um Christi willen. Also hör auf mit dem Unsinn. Sage den Leuten, sie sollen sich fertig machen, ihre Häuser zu verlassen und nach Moskau zu gehen. Und die Fuhren für das Gepäck der Prinzessin sind heute Abend zur Stelle. Verstanden? Was soll ich mit diesem Volk bloß machen? Sie sind ganz aus dem Häuschen. Und dabei habe ich Ihnen doch schon gesagt, dass... Saufen Sie? Ganz aus dem Häuschen sind Sie, Jakob Alpatitsch. Haben schon das 2. Fass Schnaps angeschleppt. Jetzt hör mal zu. Ich fahre zum Kreispolizeichef und du machst ihnen klar, dass sie diesen Unfug lassen sollen und dass die Fuhren zur Stelle sein müssen. Zu Befehl. Aber die Fuhren waren nicht zur Stelle. Stattdessen versammelten sich die Bauern am Speicher und verlangten mehrmals, mit der Herrin zu sprechen. Alpátych war noch unterwegs, und so ging Prinzessin Maria in der Dämmerung schließlich doch hinaus auf den Weideplatz, wo die Menge schweigend vor dem Speicher stand. Man sagt, ich kann nicht mehr wegfahren, Dronuschka. Stimmt das? Warum sollst du nicht fahren können, euer Durchlaucht? Fahren kann man schon, aber es sind keine Pferde da. Wieso nicht? Alles wegen der Züchtigung, die Gott über uns kommen ließ. Viele sind fürs Militär genommen, viele sind krepiert. Es ist eben ein böses Jahr. Nicht genug Futter für die Pferde, man muss ja selber fast verhungern. 3 Tage hat man schon nichts mehr zu essen bekommen. Es ist nichts da. Wir sind zugrunde gerichtet. Warum hast du das denn nicht früher gesagt? Dronuschka, wir haben doch herrschaftliches Getreide. Getreide meines Bruders. Davon wird nichts angerührt. Ich ermächtige dich dazu im Namen meines Bruders. Es ist unser gemeinsames Leid. Und wir wollen alles miteinander teilen. Sehr gnädig, aber Herrschaftsgetreide steht uns nicht zu. Warum denn nicht? Alles, was mir gehört, gehört euch. Ich bitte euch, meine Freunde, alles zu nehmen. Alles Getreide, damit ihr keine Not leidet. Und ich bitte euch, mit allem, was ihr habt, auf unser Gut bei Moskau zu kommen. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Unterkunft und Nahrung bekommt. Sollen wir hier alles stehen und liegen lassen? Darauf lassen wir uns nicht ein. Du kannst ja wegfahren, aber ohne uns. Aber warum wollt ihr denn nicht fort? Hier wird euch der Feind zugrunde richten. Mag er uns zugrunde richten. Wir nehmen dein Getreide nicht. Darauf lassen wir uns gar nicht ein. Guckt mal an, wie schlau sie uns das beibringen will. Mit ihr irgendwohin in die Knechtschaft gehen. Schlage dein Haus in zwei und dann komm mit und lass dich irgendwo anbinden. Das wäre so, dass du nicht... Wir sind freie Pachtbauer. Nicht nur hier. An vielen Stellen des Russischen Reiches kam es in diesen Monaten des Jahres 1812 zu Auflehnung, ja zu ernsthaften Erhebungen der Bauern gegen die Gutsbesitzer. Die allgemeine Unzufriedenheit mit dem Verlauf des Krieges belebte die tiefe Unzufriedenheit mit den Lebensverhältnissen. Die Flucht des Adels und der Obrigkeit weckte jäh die Hoffnung auf Veränderung. Und tatsächlich fürchtete der russische Feudaladel nichts mehr als eine von Napoleon dekretierte Bauernbefreiung. Gerade dazu konnte sich Napoleon, Sachwalter der französischen Großbourgeoisie, aber nicht entschließen. Im Gegenteil, er selbst erstickte jede revolutionäre Bewegung der Leibeigenen im eroberten Hinterland mit Waffengewalt und verzichtete so auf eine Millionenarmee potenzieller Verbündeter gegen die feudalabsolutistische Herrschaft. Aller Hass konnte nun ungebrochen gegen ihn gerichtet werden. In Bogucharowo ritt am folgenden Tag eine kleine Gruppe Husaren ein, geführt von Nikolai Rostow, der keine Ahnung hatte, dass dieses Gut zwischen den beiden feindlichen Armeen demselben Fürsten Balkonski gehörte, mit dem seine Schwester Natascha verlobt gewesen war. Er vermutete lediglich Heu hier, dass er den anrückenden Franzosen nicht überlassen wollte. Nachdem er von Alpátych und Prinzessin Maria erfahren hatte, was hier vorging, stürmte er voller Wut zum Speicher. Darf ich fragen, was Sie beschlossen haben, Herr Rittmeister? Beschlossen? Was heißt beschlossen, du alter Klapperkasten? Ein schöner Verwalter steht da und guckt zu. Die Bauern rotten sich zusammen und du weißt nicht, wie du mit ihnen fertig werden sollst. Du bist auch so ein Verräter. Ich kenne euch, aber ich werde euch allen das Fell schon abziehen. So lassen Sie sich doch erklären. Die Leute sind ja so verstockt, euer Durchlaucht, dass es vielleicht am besten wäre, wir holen erst ein Kommando Soldaten. Ich werde Ihnen schon zeigen, wie ein Kommando Soldaten aussieht und wie ich mit Ihnen Schlitten fahren werde. Hey, wer ist hier der Dorfälteste? Der Dorfälteste? Was soll der? Die müssen herunter, ihr Schufte! Wo ist der Dorfälteste? Der Dorfälteste. Er will den Dorfältesten haben. Und Sacharitsch, ich möchte. Wir dürfen nicht rebellieren. Wir müssen sehen, dass alles seine Ordnung hat. Was die Ältesten beschlossen haben, das gilt. Was gehen uns die da an? Was? Resonieren? Rebellieren? Ihr Halunken, ihr Verräter, bindet ihn, Lavuschka, binden. Wo ist der Dorfälteste? Hier. Du bist der Dorfälteste. Fesseln, Lavuschka? Bitte, euer Wohlgeboren. So, und jetzt hört einmal alle her. Ihr schert euch jetzt sofort nach Hause und keinen Ton mehr will ich von euch hören. Was denn? Wir haben doch keinem was getan. Wir haben doch nur so, na eben noch so Unverstand. Ja, seht ihr wohl, ich hatte es euch von Anfang an gesagt. Das war nicht schön von euch, Kinder. Es war doch nur unser Unverstand, Jakov Alpatitsch. Vorwärts, vorwärts! Zwei Stunden später standen die Fuhren auf dem Hof. Die Bauern waren eifrig dabei, das herrschaftliche Gepäck aus dem Hause zu schleppen und zu verladen. Der Dorfälteste war in eine Kammer gesperrt, auf Prinzessin Marjas Wunsch aber wieder freigelassen worden. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, Graf. Wie können Sie nur davon reden? Jeder Landgendarm hätte das Gleiche getan, Prinzessin. Tja, wenn wir nur gegen Bauernkrieg geführt hätten, wäre der Feind nicht so weit gekommen. Ich war so hilflos. Sie haben mich gerettet. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, Prinzessin, dass ich Gelegenheit hatte, Ihre Bekanntschaft zu machen und Ihnen behilflich zu sein. Leben Sie wohl. Hoffentlich sehen wir uns unter glücklicheren Umständen noch einmal wieder. Inzwischen hatte Kutusow das Oberkommando über die Vereinigten Russischen Armeen übernommen. Er hielt gerade seine erste Truppenbesichtigung ab, als Fürst Andrei Balkonski im derzeitigen Hauptquartier in Zarewo-Saimischtsche eintraf, wohin ihn der neue Oberkommandierende in Erinnerung an frühere Zusammenarbeit bestellt hatte. Ah, wollen Sie auch zum Durchlauchtigsten? Wenn Sie gestatten. Bitte, hier ist noch Platz. Er soll ja für alle zu sprechen sein, Gott sei Dank. Jetzt wird man vielleicht auch als Russe seinen Mund aufmachen können. Der Teufel soll wissen, was da bisher eigentlich angestellt worden ist. Immer zurück, immer zurück. Ach. Waren Sie auch dabei? Ja, ich hatte das Vergnügen. Und nicht nur das. Ich habe bei diesem Rückzug auch alles verlieren müssen, was mir teuer war. Von meinen Gütern und meinem Vaterhaus will ich gar nicht reden. Lesjegori, Bogucharovo. Gouvernement Smolensk? Ja. Dann sind Sie etwa Fürst Balkonski? Bin ich, ja. Oberstleutnant Denisow, noch bekannter unter dem Namen Waska. Freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Fürst. Wirklich, wenn Sie Nikolai Rostow kennen, der hat in meiner Schwadron angefangen damals. Pawlograder Husaren, Schöngraben, Austerlitz. Ja, flüchtig. Aber von Ihnen habe ich schon gehört. Ja, das ist nun der Krieg nach dem vielbesprochenen Muster, das Küten. Soweit ja ganz hübsch. Bloß nicht für die, denen es dabei selbst in die Bude regnet. Tut mir leid, Fürst. Das ist er, der Durchlauchtigste. Seit Fürst Andrei ihn zum letzten Mal gesehen hatte, war Kutusow noch stärker, gedunsener und fetter geworden. Aber das wohlbekannte weiße Auge, die Narbe und der Ausdruck von Ermüdung in seinem Gesicht und in seiner Haltung waren wie früher. Er zog den rechten Fuß aus dem Bügel, wälzte sich schwerfällig vornüber und ließ sich ächzend in die Arme der zugreifenden Kosaken und Adjutanten gleiten. Ah, guten Tag, Fürst. Guten Tag, mein Lieber. Komm gleich mit herein auf die Veranda. Danke, euer Durchlaucht. Na, was treibt der Vater? Gestern erhielt ich die Nachricht von seinem Tode. Mein Gott, das Himmelreich sei ihm beschieden. Gottes Wille geschehe an uns allen. Mein Lieber. Schon gut. Komm, setzen wir uns. Sprechen wir miteinander. Verzeihung, euer Durchlaucht. Oberstleutnant Denisow. Ich habe euer Durchlaucht etwas zu unterbreiten, was das Heil des Vaterlandes betrifft. Etwas von außerordentlicher Wichtigkeit. Das Heil des Vaterlandes? Jawohl, euer Durchlaucht. Also, was gibt's? Du entschuldigst, Fürst. Na, so sprich. Es handelt sich um einen Plan, den ich mir während des Rückzuges ausgedacht habe, euer Durchlaucht. Ausgehend davon, dass die Operationslinie der Franzosen durch ihren Vormarsch viel zu weit auseinandergezogen ist, dass sie diese ganze Linie unmöglich halten können, müsste man sie unschwer an mehreren Punkten durchbrechen können und anfangen, gegen ihre rückwärtigen Verbindungen zu operieren. Geben Sie mir 500 Mann euer Durchlaucht. Und ich bürge Ihnen dafür, dass ich durchbreche. Wahrhaftig. Mhm. Und zwar am sichersten zwischen Smolensk und Wjasma. Ich habe dort jahrelang gelebt und kenne das Gelände wie meine Hosentasche. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, das Ehrenwort eines russischen Offiziers, dass ich mit 500 Mann jederzeit Napoleons Verbindungslinie durchbreche und dem Feind in diesem Gebiet das Leben schwer mache. Hier gibt's nur ein System, euer Durchlaucht. Partisanenkrieg. Hm. Nicht schlecht. Bist du eigentlich mit dem Intendanturrat, den ist doch verwandt, Kirill Andrejewitsch? Mein leiblicher Onkel, euer Durchlaucht. Oh, ich war mit ihm befreundet. Gut, gut, mein Lieber. Bleib hier bei meinem Stab. Morgen reden wir noch mal darüber. Zu Befehl, euer Durchlaucht. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Na, setz dich endlich, mein Lieber. Komm. Traurig. Sehr traurig. Aber denke daran, mein Junge, dass ich dir ein zweiter Vater sein will. Nicht der Durchlauchtigste, nicht der Oberkommandierende, sondern ein Vater. Ich habe dich ohnehin kommen lassen, um dich hier zu behalten. Ich danke, euer Durchlaucht. Ich fürchte aber, ich eigne mich nicht mehr für Stäbe. Ich habe mich an mein Regiment gewöhnt, habe meine Offiziere liebgewonnen. Und ich glaube, auch die Mannschaften hängen an mir. Wenn ich also die Ehre, in ihrer Umgebung Dienst zu tun, ausschlage, so... Ja, du hast ja recht. Leider. Ich hätte dich gut brauchen können, aber Männer passen hier nicht her. Leute, die kluge Ratschläge geben, gibt es immer massenhaft, aber Männer... Unsere Regimenter wären in einem anderen Zustand, wenn all die Leute mit den klugen Ratschlägen dort bei ihren Regimentern ihren Dienst so täten wie du. Ich weiß noch, wie du dich bei Austerlitz gehalten hast. Tja, ich weiß. Die Geschichte mit der Fahne weiß ich noch ganz genau. Du hast ja völlig recht. Geh deinen Weg. Mit Gott. Ach, diese Leute mit den guten Ratschlägen. Du kennst sie ja. Hätte ich auf die alle gehört, wir hätten dort unten in der Türkei weder Frieden geschlossen, noch den Krieg mit militärischen Mitteln zu einem gescheiten Ende geführt. Alles soll immer so schnell gehen, wie nur möglich. Aber nachher zeigt sich, dass das Schnellste gerade am längsten gedauert hat. Eine Festung nehmen ist nicht schwer, aber... einen Feldzug gewinnen. Was man dazu braucht, das ist Geduld und Zeit. Kaminski hat zigtausend Soldaten gegen Rustschuk geschickt. 30.000 gegen eine Festung. Ich dagegen nur diese beiden Dinge, Geduld und Zeit. Und wir haben damit mehr Festungen genommen als Kaminski. Und die Türken gezwungen, Pferdefleisch zu essen. Und die Franzosen werden das auch noch tun. Das kannst du mir glauben. Pferdefleisch werden sie fressen. Dafür werde ich sorgen. Gewiss. Geduld und Zeit. Aber werden wir nicht doch eine Schlacht annehmen müssen? Wenn alle es wollen, werden wir es wohl müssen. Da lässt sich nichts machen. Aber glaube mir, mein Junge, es gibt keine stärkeren Krieger als diese zwei. Geduld und Zeit, die schaffen alles. Und das Übel ist, dass alle die guten Ratgeber um mich herum auf diesem Ohr taub sind. Ich kann dir sagen, was zu tun ist und was ich tue. Das les doutes, mon cher, abstiens-toi. Im Zweifelsfall, mein Lieber, halte dich zurück. In Moskau herrschte inzwischen eine erregte Stimmung. Der Zar hatte die Stadt verlassen und man erzählte, es seien bereits auch alle höheren Behörden aus Moskau verlegt worden. Den von Schinschin stammenden Witz daran knüpfend, dass Moskau allein schon dafür Napoleon dankbar sein müsse. Auch Julie, die junge Frau Boris Drubetskois, wollte die Stadt verlassen und gab eine kleine Abschiedssoiree, deren prominentester Gast Pierre Biesuchow war. Ach, reden Sie mir nicht von meinem Regiment, Julie. Es hängt mir schon zum Halse heraus. Sie werden es doch aber selbst kommandieren. Oh, das fehlte noch. Nein, nein, bei meinem Umfang hätten es die Franzosen doch zu leicht, mich zu treffen. Und außerdem fürchte ich, ich käme gar nicht aufs Pferd. Na. Ich lasse es mich doch so schon genug kosten. Erst gestern habe ich wieder ein Gut verkauft, um die weitere Ausrüstung zu ermöglichen. Apropos, Rastow sollen auch verkauft haben. Ach! Bei den Schulden. Das Stadthaus und auch das andere draußen. Aber wer kauft denn ausgerechnet jetzt in Moskau Häuser? Wieso? Sie glauben doch nicht, dass Moskau im Ernst gefährdet ist. Warum fahren Sie dann weg, Julie? Ich? Weil eben alle wegfahren. Schließlich bin ich weder eine Jeanne d'Arc noch eine Amazone. Warum bleiben eigentlich Rastow so lange hier, Graf? Natascha ist doch wieder gesund. Ich glaube, sie warten auf ihren zweiten Sohn, Petja. Die alten Rastows haben erreicht, dass er in mein Regiment versetzt wird und erwarten ihn nun jeden Tag. Ich habe sie vorgestern alle bei Acharows gesehen. Natascha sieht wieder recht gut aus und macht doch einen ganz vergnügten Eindruck. Wie leicht bei manchen Menschen doch alles vorübergeht. Was soll vorübergehen? Wissen Sie, Graf. Solche Ritter wie Sie gibt es doch überhaupt nur in den Romanen der Madame Sousa. Was heißt das, solche Ritter? Ach, reden Sie doch nicht, lieber Graf. Ganz Moskau spricht davon. Ich bewundere Sie. Ma parole d'honneur. Worüber spricht ganz Moskau? Ich bin seit fast einem Monat nicht mehr dort gewesen. Lassen Sie es gut sein, Graf. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Wissen Sie überhaupt, dass auch Maria Balkonska ja gestern hier eingetroffen ist? Nein, wirklich? Was macht sie? Na so... Sie ist sehr niedergeschlagen. Und wissen Sie auch, wer sie gerettet hat? Das ist ein richtiger Roman. Nicolas Rastow. Sie war umringt, sollte ermordet werden. Und von ihren Leuten waren schon mehrere verwundet. Er warf sich dazwischen und rettete sie. Schon der zweite Roman dieser Art. Ganz bestimmt, diese allgemeine Flucht ist nur arrangiert worden, damit alle alten Jungfern endlich zu Männern kommen. Alexandre! Stimmt es etwa nicht? Wenige Tage später entschloss sich Pierre nach langem Zögern, doch zur Armee zu fahren. Sie hatte inzwischen, nicht mehr weit von Moskau, in einer Ebene an der Smolensker Landstraße Position bezogen. So wenig Sinn Kutusow in einer offenen Feldschlacht mit Napoleon sah, es war unmöglich, noch weiter zurückzugehen und womöglich Moskau kampflos preiszugeben. Weder der Hof noch das Volk, von der Armee ganz zu schweigen, hätten dafür Verständnis gehabt. Für Napoleon dagegen ergab sich endlich die Gelegenheit, den Gegner zu stellen und eine militärische Entscheidung zu erzwingen, die er seit 2,5 Monaten vergeblich suchte. Er hatte auf dem langen Marsch bereits etwa 2/3 seiner Armee verloren bzw. in Garnisonen zurücklassen müssen, die die ungeheure Verbindungs- und Nachschublinie bis zur russischen Grenze sowie die weit auseinandergezogenen Flanken des eroberten Raumes zu sichern hatten. Am 4. September stieß die französische Spitze bei dem Dörfchen Chevardino auf die russische Nachhut. Am folgenden Tag kam es zum erbitterten Kampf um die dort angelegte befestigte Schanze, bei dem sich die russischen Kanoniere bis zum letzten Mann verteidigten. Nach Eroberung der Schanze durch die Franzosen nahmen beide Armeen ihre Schlachtpositionen für den kommenden Tag ein, den 7. September 1812. Pierre hörte von dem Gefecht bei Chevardino, als er auf die Armee stieß. Ihm begegneten ständig Munitionskolonnen und Wagen mit Verwundeten, Kosakenabteilungen und Infanterie. Und er erregte überall Aufsehen in seinem grünen Frack mit weißem Hut. Graf! Euer Erlaucht! Was machen Sie denn hier? Doktor! Der erste Bekannte, den ich treffe. Tja, ich wollte mir die Geschichte mal ansehen. So, so. Na, zu sehen bekommen werden Sie schon was. Was ist das eigentlich für ein Dorf da vorn? Borodino. Nie gehört. Da sind die unsrigen. Ja, aber ein Stück weiter, jenseits des Flüsschens, da sind schon die Franzosen. Und wo ist unsere Position? Position? Das gehört nicht in mein Ressort, mon cher. Da fahren Sie am besten rüber zum Stab des Durchlauchtigsten. Tja, und wie finde ich den? Na, geradezu. Über Tatarinova. Ich würde Sie ja hinbringen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Sie glauben ja nicht, was das hier für ein Zustand ist. Die morgige Schlacht. Auf 100.000 Mann muss man mindestens mit 20.000 Verwundeten rechnen. Und wir haben für knapp 6.000 Mann tragbaren Ärzten und Sanitätspersonal. Ja, da heißt es sich dazuhalten, mein Lieber. Also, viel Glück über Tatarinova. Da habe ich ja Glück, dass ich ausgerechnet Sie treffe, Paris. Sie können mir das sicher alles erklären. Ich hoffe. Vor einer Woche war ich noch auf der Abschiedssoiree Ihrer Frau. Sie ist inzwischen auch abgereist aus Moskau. Tja, die Sache wird langsam ernst. Dort ist also unser Zentrum, in Baradino. Ja. Unser rechter Flügel ist da an der Moskwa und der linke... Ach, wissen Sie, das Beste ist, Sie schließen sich uns an. Graf Bennigsen, mein Chef, reitet nachher die gesamte Position ab. Da können Sie sich alles ansehen. Und wenn wir zurück sind, müssen Sie mir die Freude machen, bei mir zu übernachten. Wir arrangieren eine anständige Kartenparty. Ah ja. Wo steht eigentlich Fürst Balkonskis Regiment? Am rechten Flügel. Das kann ich Ihnen zeigen. Wir kommen daran vorbei. Fürst André hatte sein Quartier in einem halb zerstörten Schuppen am äußersten Ende der Stellung seines Regiments aufgeschlagen. Wie eng, nutzlos und drückend er sein Leben jetzt auch empfand, so war er doch, wie damals vor 7 Jahren am Vorabend der Schlacht bei Austerlitz, in erregter Stimmung. Er hatte eben einigen seiner Offiziere die letzten Befehle erteilt, als er draußen vor dem Schuppen eine wohlbekannte Stimme hörte. Fürst André legte im Allgemeinen nicht den geringsten Wert darauf, Menschen seiner Gesellschaftskreise zu begegnen. Besonders unerfreulich erschien ihm aber jetzt ein Wiedersehen mit Pierre, dessen Erscheinen in ihm all die schweren Augenblicke seiner letzten Moskauer Zeit wieder lebendig werden ließ. Que diable! In was für eine Höhle haben Sie sich bloß verkrochen? Alle Knochen kann man sich... Oh, pardon, meine Herren. Sieh mal an, Graf Besuchow. Was treibt dich denn hierher? Es interessiert mich, verstehen Sie? Ich wollte mir die Schlacht ansehen. Aha. Ich bin heute den ganzen Tag unsere Stellungen abgeritten. Aber wenn ich störe... Falls euer Erlaucht keine weiteren Befehle haben, könnten aber wir... Aber wieso, meine Herren? Graf Besuchow hat sicher einiges zu berichten. Bitte, Hauptmann. Danke. So, da hast du also heute die Aufstellung unserer Truppen rekognosziert. Gewissermaßen, ja. Als Zivilist kann ich freilich nicht sagen, dass ich alles verstanden hätte. Aber so in großen Zügen schon. Na, dann verstehst du mehr davon als sonst jemand. Ach. Und wie sieht es in Moskau aus? Was machen die meinen? Ich wollte Sie besuchen, aber Sie waren schon auf Ihren Landsitz vor der Stadt gezogen. Sie sind jetzt also endlich in Moskau. Ja, ich hörte es bei den Drubetskois im Salon. Apropos, was sagen Sie denn zu Kutusows Ernennung? Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und was halten Sie von seinem Vorgänger? In Moskau redet man Gott weiß was von ihm. Barclay de Tolly? Frag mal die Herren hier. Wir hatten das Gefühl, jetzt endlich geht die Sonne auf, als der Durchlauchtigste kam, euer Erlaucht. Inwiefern? Tja, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, allein schon was Holz und Futter angeht. Beim Rückzug von Svenziani hieß es, wir sollten uns nicht unterstehen, auch nur ein Bündel Reisig oder Heu anzurühren. Auf dem Rückzug. Da kam das doch nur dem Franzosen zugute. Aber wir sollten uns nicht unterstehen. In unserem Regiment wurden 2 Offiziere wegen solcher Geschichten vors Kriegsgericht gestellt. Na, als dann der Durchlauchtigste kam, da wurde die Sache gleich ganz einfach. Da ging die Sonne auf. Ja, aber der Minister soll doch ein sehr tüchtiger Heerführer sein. Ich weiß nicht, was man unter einem tüchtigen Heerführer versteht. Nun, doch wohl einen, der alle Möglichkeiten vorhersieht, der die Pläne des Gegners erreicht. Das gibt's gar nicht. Das heißt doch immer, der Krieg habe Ähnlichkeit mit dem Schachspiel. Ja, nur mit dem kleinen Unterschied, dass du beim Schach über jeden Zug so lange nachdenken kannst, wie es dir passt. Und mit dem anderen Unterschied, dass beim Schach ein Springer immer stärker ist als ein Bauer und zwei Bauern immer stärker sind als einer, während im Kriege manchmal ein Bataillon stärker ist als eine Division und ein anderes Mal wieder schwächer als eine Kompanie. Glaube mir, dass der morgige Tag nicht von den Anordnungen der Stäbe abhängt. Sondern? Von dem Gefühl, das in mir, in ihm hier, in ihm und in jedem Soldaten lebt. Eine Schlacht gewinnt, wer fest entschlossen ist, sie zu gewinnen. Warum haben wir die Schlacht bei Austerlitz verloren? Unsere Verluste waren kaum größer als die der Franzosen. Aber wir haben uns zu früh gesagt, die Schlacht sei verloren. Und damit war sie wirklich verloren. Und wir haben uns das gesagt, weil es eigentlich keinen rechten Sinn für uns hatte, uns dort zu schlagen. Aber morgen werden wir das nicht sagen. Morgen mag passieren, was will, und mögen die großen Herren bei den Stäben noch so viele Dummheiten machen. Morgen werden wir gewinnen. Morgen gewinnen wir die Schlacht. Mag passieren, was will. Bei Gott, euer Durchlauch, das ist wahr. Unumstößlich wahr. Von uns wird sich keiner schonen. Glauben Sie mir, die Leute von unserem Bataillon haben sogar ihren Schnaps nicht angerührt. Dafür ist's nicht der rechte Tag, sagten sie. Tja, gehen wir. Meine Herren. Sie glauben also, wir werden morgen gewinnen? Ja, ja. Weißt du, was ich tun würde, wenn ich zu bestimmen hätte? Ich würde verbieten, Gefangene zu machen. Wozu Gefangene? Ritterlichkeit. Die Franzosen haben mein Haus zerstört und marschieren auf Moskau, um auch Moskau zu zerstören. Sie haben mir alles angetan, was man einem Menschen nur antun kann. Und tun es noch in jedem Augenblick. Sie sind für mich ohne Ausnahme Verbrecher. Und ebenso denkt Hauptmann Timochin, den du eben gehört hast. Und die ganze Armee. Ja, ja. Ich empfinde genauso. Genauso wie Sie. Jetzt weiß ich, was ich heute den ganzen Tag hier gespürt habe, als ich in alle die Gesichter sah. Man erzählt uns so viel von Kriegsrecht, Ritterlichkeit, Schonung von Unglücklichen und dergleichen. Alles dummes Zeug. Da werden fremde Häuser ausgeraubt. Da wird falsches Papiergeld ausgegeben. Da werden meine Kinder und mein Vater umgebracht. Und dabei spricht man noch von den Regeln, die angeblich im Kriege gelten. Und von Großmut gegen die Feinde. Keine Gefangenen machen, sondern töten. Und selbst dem Tod entgegengehen. Das wäre das Einzige, was dem Krieg einen Teil seiner Grausamkeit nehmen könnte. Wann gäbe es keinen Krieg bloß deswegen, weil Pawel Iwanitsch etwa Michail Iwanitsch gekränkt hätte? Dann wären alle diese Westfalen und Hessen, die Napoleon gegen uns führt, gar nicht nach Russland mitgezogen. Und wir wären nie nach Österreich oder Preußen gegangen, um uns dort zu schlagen, ohne zu wissen, wofür. Der Krieg ist keine Liebenswürdigkeit, sondern die abscheulichste Sache, die es gibt. Und das muss man sich klar machen. Statt Krieg zu spielen. Wie ist es denn? Der Krieg. Ein Lieblingszeitvertreib für müßige und leichtsinnige Menschen. Der Militärstand. Geehrter als jeder andere. Man tötet oder verstümmelt Zehntausende von Menschen und hält dann Dankgottesdienste ab, weil es einem gelungen ist, so und so viele Menschen umzubringen, deren Zahl man nachher auch noch übertreibt. Wie ist es nur möglich, dass Gott dort oben dem allem zusieht? Ja. Ach, mein Lieber, das Leben ist mir in letzter Zeit recht schwer geworden. Ich sehe, dass wir vieles zu gut verstehen. Und es bekommt dem Menschen doch nicht, vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Ja. Na, jetzt dauert es ja nicht mehr lange. Aber du wirst schlafen wollen. Und es ist für mich auch Zeit. Nein, nein. Nein, dann doch, reite nur. Vor einer Schlacht muss man sich ausschlafen. Leb wohl. Auf Wiedersehen. Nein, nein, mein Lieber. Kein Wiedersehen. Morgen falle ich. Morgen. Alles das ist noch da. Diese Birken. Das Haferfeld mit den umgerissenen Schobern. Das Gebüsch vor dem Wachfeuer. Alles das ist noch da. Alles. Nur ich nicht mehr. Natascha. Dieses Mädchen, in dem ich eine solche Fülle geheimnisvoller Kräfte sah. Ja. Ich habe sie geliebt. Die Kraft, die Klarheit und Offenheit ihrer Seele, die so eng an diesen Körper gebunden war, dass sie ohne ihn gar nicht hätte sein können. Ach, was war ich doch für ein guter, dummer Junge. Wie das Täubchen in der Fabel sollte sie sich nach mir sehnen. Ein ganzes Jahr der Trennung. Die ideale Liebe. Aber es ging alles viel einfacher, viel selbstverständlicher zu. Wie grauenvoll einfach. Grauenvoll selbstverständlich. Er konnte doch mit alledem gar nichts anfangen. Er sah in ihr doch nur ein hübsches, appetitliches Mädchen, an dem ihm aber doch nicht so viel lag, um sein eigenes Schicksal ganz an das ihre zu binden. Er ist heute noch vergnügt und munter. Irgendwo. Und ich? Und Vater? Mein Gott. Da hat er in Lysiegory gebaut und geschafft, hat geglaubt, das sei nun sein Fleckchen Erde, seine Luft, seine Bauern. Und da kommt dieser Napoleon, der von der Existenz unseres Vaters gar nichts wusste, und schiebt ihn beiseite wie ein Holzspänchen. Und Maria redet wieder von einer Prüfung des Himmels. Was denn für eine Prüfung? Für Vater, der gar nicht mehr da ist und nie mehr da sein wird? Nie mehr. Ja. Morgen tötet auch mich irgendjemand. Vielleicht nicht mal ein Franzose, sondern einer von unseren Leuten. Und dann kommen die Franzosen, packen mich bei Kopf und Füßen und werfen mich in eine Grube, damit ich ihnen nicht unter der Nase stinke. Und es entstehen irgendwelche neuen Lebensbedingungen, die anderen Menschen ebenso gewohnt und selbstverständlich erscheinen, wie die meinen mir. Und ich weiß nichts mehr von ihnen. Und bin überhaupt nicht mehr da. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Er sprang auf und begann wieder vor dem Schuppen auf und ab zu gehen. In dieser Nacht fand in seinem Zelt auch Napoleon keine Ruhe. Er hatte den ganzen Tag im Sattel verbracht, das Gelände besichtigt und mit seinen Marschällen die Disposition für den morgigen Angriff festgelegt. Er war erkältet und die Feuchtigkeit der Nacht ließ seinen Schnupfen schlimmer werden. Seine größte Sorge war, die Russen könnten, wie schon so oft auf diesem Feldzug, wieder zurückgegangen sein. Gegen 3 Uhr rief er den General vom Dienst. Nein, Sir, die feindlichen Lagerfeuer brennen immer noch an der gleichen Stelle. Gut, Rapp. Glauben Sie, dass es heute gut gehen wird? Ohne jeden Zweifel, Sir. Erinnern Sie sich, was Sie mir bei Smolensk zu sagen geruhten? Der Wein ist angezapft, man muss ihn trinken. Diese bedauernswerte Armee. Sie ist seit Smolensk arg zusammengeschmolzen. Das Glück ist wirklich eine Dirne, Rapp, ich habe das immer gesagt. Und jetzt fange ich an, es an mir selbst zu erfahren. Aber die Garde, Rapp, die Garde ist doch unversehrt. Selbstverständlich, Sir. Der Posten. Hat man Zwieback und Reis an die Garderegimente ausgegeben? Jawohl, Sir. Auch Reis? Ich habe den Befehl Eurer Majestät weitergegeben. Hm. Ist noch Punsch da? Bitte, Sir. Sie auch. Danke. Weder Geruch noch Geschmack. Dieser Schnupfen ist wahrhaftig widerlich. Da redet man von ärztlicher Kunst, eine schöne Kunst, die einem nicht einmal einen Schnupfen vom Leibe halten kann. Wissen Sie eigentlich, Rapp, was die Kriegskunst ist? Die Kunst, im bestimmten Augenblick stärker zu sein als der Feind. Das ist alles. Morgen haben wir mit Kutusow zu tun. Wissen Sie noch? Bei Braunau hat er seine Armee kommandiert und sich in 3 Wochen nicht ein einziges Mal aufs Pferd gesetzt, um die Befestigungen zu besichtigen. Na, wir werden sehen. Wie spät? Es geht auf 4 Uhr, Majestät. Ach, meinen Rock. Kommen Sie. Die ersten Kolonnen begeben sich auf ihre Position, Ziel. Ich höre. Na, wirst du bald abgelöst? In 1 Stunde, Majestät. Seit wann dabei? Seit Abukir, Euer Majestät. Aha. Einer von den Alten. Habt ihr auch Reis gekriegt? Jawohl, Euer Majestät. Napoleon nickte und ging weiter. Um 5:30 ritt er nach Shevardino. Es begann hell zu werden. Die verlassenen Lagerfeuer schwelten im schwachen Morgenlicht. Da fiel rechts ein einzelner, dumpf dröhnender Kanonenschuss und verhallte in der allgemeinen Stille. Einige Minuten vergingen. Dann fiel ein zweiter Schuss. Ein dritter. Die Luft begann zu zittern. Wieder rechts krachte ein vierter, ein fünfter majestätisch auf. Napoleon erreichte mit seinem Gefolge die Schanze von Shevardino und stieg vom Pferd. Das Spiel hatte begonnen. Die denkwürdige Schlacht von Borodino. Die größte Kanonade in der bisherigen Kriegsgeschichte. Knapp 600 Geschütze auf französischer Seite und weit über 600 auf Seiten der Verteidiger spien ihre Kugeln und Granaten auf das Schlachtfeld. 135.000 Mann Napoleons griffen die nur wenig befestigten Stellungen der russischen Armee an, die alles in allem etwa 120.000 Mann zur Verfügung hatte. Bereits in den frühen Morgenstunden eroberte französische Infanterie Borodino. Nun konzentrierte sich der Angriff an diesem Flügel auf eine russische Geschützstellung, die wenige Stunden später in aller Munde war. Bei den Russen als Rajewski-Hügel, bei den Franzosen als La Fatale Redoute, die Todesschanze. Und ausgerechnet hierhin war Pierre Biesuchow geraten, weil irgendein Adjutant auf Pierres Frage nach einem guten Aussichtspunkt auf diese Batterie gezeigt hatte. Kopf weg! Die war nicht für uns, die geht zur Infanterie. Donnerwetter! Ja, haben Sie denn gar keine Angst, gnädiger Herr? Fürchtest du dich denn? Selbstverständlich. So ein Ding hat doch kein Mitleid. Wenn die einem auf den Ranzen klatscht, sind gleich alle Därme draußen. Wir sind ja Soldaten. Da ist es nun mal nicht anders. Aber so ein feiner Herr wie Sie, da muss man sich schon wundern. An die Plätze! 5. Geschütz, vorrücken! Los! Unsere Infanterie geht ja zurück. Da. Wo? Kümmert euch um euren eigenen Kram. Gehen Sie zurück, müssen wir uns umso mehr anhalten. Los, vorrücken! Ja, zum Teufel, die Franzosen! Pass an, Bruder! Zurück! Gleich! Darf ich Sie bitten, mein Herr? Zurück! Gleich! Wir dürfen sich jetzt nicht aufhalten. Selbstverständlich. Ich habe die Ehre zu melden, Herr Oberst. Es sind nur noch 8 Ladungen da. Und der Feind drückt an. Befehlen Sie... Kartätschenfeuer! Alle Geschütze, Kartätschenfeuer! Ach, dieser Halunken. Los, lauf zur Reserve Munition holen. Ich werde gehen. Ich laufe, Herr Oberst. Gnädiger Herr, das ist hier doch kein Platz für dich. Hier lang! So entging Pierre dem sicheren Tod. Minuten später wurde die Schanze gestürmt. Und wie vor 2 Tagen in Shevardino, wie an anderen Punkten der Schlacht, ergab sich keiner der russischen Kanoniere, fielen alle auf ihrem Posten. So, die Batterie ist verloren. Ja, Durchlauchtigster. Aber General Rajewski hat bereits Befehl zum Gegenangriff gegeben. Gut so. Reit noch einmal hin, mein Lieber. Und sieh, was zu machen ist. Zu Befehl. Das feindliche Korps Rajewski hat die Batterie am rechten Flügel der Russen zurückerobert. Am rechten Flügel? Und wie steht es bei Semjonows Koje? Es heißt, Marschall Ney habe den ersten Grabmann der Schanze erobert, aber die Russen weichen nicht. Napoleon wartete vergeblich auf die aus früheren Schlachten gewohnte Nachricht von der Flucht des Feindes. Stattdessen erreichten ihn gegen Mittag die ersten Forderungen nach Verstärkung. Verstärkung? Murat steht die halbe Armee zur Verfügung. Sagen Sie dem König von Neapel, dass es noch nicht Mittag ist und ich mein Schachbrett noch nicht klar überschaue. Zu Befehl, Sire. Und Sie, Belja? Noch eine Division, Euer Majestät. Und die Russen sind verloren. Sie sind zu aufgeregt, General. In der Hitze des Gefechtes kann man sich leicht täuschen. Reiten Sie zurück, sehen Sie sich die Sache noch einmal an und kommen Sie dann wieder. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Sire, le prince. Ja, bitte um Verstärkung. Die russische Armee greift unseren linken Flügel an. Greift an? Jawohl, Sire. Berthier! Sire. Die Reserven müssen heran. Wen sollen wir schicken? Was meinen Sie? Vielleicht die Division Clavaret, Majestät. Euer Majestät, sollte man nicht doch die Garde... 800 Meilen von Frankreich entfernt, werde ich mir meine Garde nicht zugrunde richten lassen. Napoleon wusste ganz genau, was es zu bedeuten hatte, wenn nach 8-stündigem Kampf, allen Anstrengungen zum Trotz, der Angreifer eine Schlacht noch nicht gewonnen hat. Er wusste, dass eine solche Schlacht nahezu schon verloren war und dass jetzt, da die Entscheidung auf des Messers Schneide stand, der geringfügigste Zufall ihn und seine Armee vernichten konnte. Unsere Kavallerie hat die Franzosen also zurückgedrängt. Jawohl, Euer Hohe Exzellenz. In die Flucht geschlagen. Ja. Die Pfeilschanzen sind wieder in unserer Hand. Aber... Aber? Fürst Bagration, Durchlauchtigster, ist schwer verwundet. Bagration? Eine Kanonenkugel. Doch du auf, mein Freund. Reit los. Und nimm das Kommando. Haltet euch brav. Immer wieder wechselten die Stellungen ihren Besitzer, aber keine Entscheidung fiel. Es war gegen 3 Uhr Nachmittag, als der Flügeladjutant von Wolzogen, Günstling von Kutusows Vorgänger Barclay de Tolly, dessen Auffassung vom Stand der Schlacht dem Oberkommandierenden vortrug. Alle Punkte unserer Position sind in der Hand des Feindes. Und es gibt keine Möglichkeit, sie ihm wieder abzunehmen. Und wir können sie nicht zum Stehen bringen. Was? Ich hielt mich nicht für berechtigt, euer Durchlaucht vorzuenthalten, was ich gesehen habe. Die Truppen sind in völliger Auflösung. Was wollen Sie gesehen haben? Das haben Sie gesehen? Wie können Sie sich unterstehen, mir so etwas zu sagen, Herr? Sie haben von nichts eine Ahnung, von gar nichts. Richten Sie dem General Barclay aus. Ich ließ ihm sagen, dass seine Nachrichten unzutreffend sind und ich als Oberkommandierender die tatsächliche Situation besser kenne als er. Durchlaucht. Der Feind ist auf dem linken Flügel zurückgeworfen und auf dem rechten völlig geschlagen, Herr. Wenn Sie nicht richtig hingesehen haben, dann nehmen Sie sich nicht daraus, mir Dinge zu sagen, die Sie nicht überblicken können. Wollen Sie also bitte zu General Barclay reiten und ihm ausrichten, ich sei fest entschlossen, morgen den Feind anzugreifen. Überall sind Sie zurückgeworfen. Und dafür danke ich Gott und unserer braven Armee. Der Feind ist besiegt. Morgen jagen wir ihn von der heiligen russischen Erde. Fürst André stand mit seinem Regiment seit dem frühen Morgen untätig hinter Semjonows Koje in Reserve. Auf einem Geländestück, auf dem jetzt das heftigste konzentrierte Feuer mehrerer hundert feindlicher Geschütze lag. Ohne sich vom Fleck zu rühren und ohne einen einzigen Schuss abzugeben, verlor das Regiment hier über ein Drittel seines Bestandes. Ebenso bleich und finster wie alle seine Leute wanderte Fürst André, die Hände auf dem Rücken, mit schleppendem Gang auf der Wiese auf und ab. Zu tun und zu befehlen hatte er nichts. Alles nahm von selbst seinen Lauf. Die Gefallenen wurden hinter die Front getragen, die Verwundeten fortgeschafft, die Reihen wieder geschlossen. Herr Adjutant, sorgen Sie doch dafür, dass sich die Leute nicht so zusammendrängen. Verstanden, euer Durchlaucht. Vorsicht, Durchlaucht! Hinlegen! Fürst André stand unschlüssig da. Die rauchende Granate drehte sich kreiselartig zwischen ihm und dem auf der Erde liegenden Adjutanten neben dem Wermut am Wiesenrhein. Ist das der Tod? Der schmale Rauchstreifen aus dem kreiselnden schwarzen Ball. Ich kann doch nicht sterben. Ich will nicht. Ich liebe dieses Gras, diese Erde, diese Luft. Nein, nein. Schämen Sie sich, Herr Adjutant, ein Offizier muss... Mein Gott, das ist ja... Der Unterleib. Da ist nichts mehr zu machen. Euer Durchlaucht! Fürst! Was ist denn geschehen? So fass doch an! Eine Bahre! Um Haaresbreite ist sie mir nur vorbeigesummt. So steht doch nicht herum! Los! Anpacken! Mein Gott, mein Gott. Wie befohlen sind auf der Höhe von Semjonowskoje inzwischen 200 Geschütze eingesetzt. Unser Feuer reißt sie reihenweise nieder, aber sie halten immer noch stand. Ils sont wohl encore. Siehe? Sie wollen noch mehr. Gebt es ihnen. Wer den Zustand der Auflösung hinter der russischen Front sah, hätte sicher geglaubt, es bedürfe nur noch einer kleinen Anstrengung der Franzosen und die russische Armee sei vernichtet. Und wer den Zustand der Auflösung hinter der französischen Front sah, hätte sich sagen können, es bedürfte nur noch einer kleinen Anstrengung der Russen und die Franzosen seien verloren. Aber weder die Franzosen noch die Russen machten diese Anstrengung. Und die Flamme der Schlacht brannte allmählich herunter. Einige 10.000 Männer lagen tot auf den Feldern und Wiesen, auf denen die Bauern der Dörfer Borodino, Gorki, Shevardino und Semjonowskoje Jahrhunderte hindurch gemeinsam Korn geerntet und Vieh geweidet hatten. Kutusow hatte die Hälfte seiner Armee verloren, Napoleon nur etwa den vierten Teil. Aber die moralische Kraft der französischen Angriffsarmee war erschöpft. Sie marschierte weiter, aber sie musste an der bei Borodino erhaltenen Todeswunde verbluten. Wir brachten den 9. Teil einer Funkbearbeitung des Romans »Krieg und Frieden« von Lew Tolstoi. Die Personen und ihre Darsteller: André, Fred Düren. Maria, seine Schwester, Waltraud Kramm, Fürst Balkonski, sein Vater, Herbert Grosse. Kutusow, Maximilian Larsen. Pierre, Hans-Peter Minetti. Nikolai Rastow, Klaus-Joachim Manchen. Denisow, Erik S. Klein. Alpatic, Eugen Schaub. Napoleon, Fritz Alexander. In weiteren Rollen hörten sie Achim Petri, Gerd Andrie, Uwe Detlef Jessen, Wolfgang Lohse, Barbara Adolf, Jö Schorn, Heinz-Werner Petzold, Gerhard Lau, Johannes Knittel, Erhard Köster und andere. Die Erzähler waren Walter Niklaus und Ingeborg Mitschinski. Schnitt Monika Buhlei, Ton Hans-Jürgen Wollermann, Regieassistenz Lothar Hahn. Funkbearbeitung Wolfgang Beck, Regie Werner Grunow.